1. Es gescheren einem Sabbat, dass Jesus mit seinen Jüngern durch Kornfelder ging. Seine Jünger rissen ihren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. 2. Einige Pharisäer fragten daraufhin, warum tat etwas, das am Sabbat nicht erlaubt ist. 3. Jesus erwidert ihnen, hat nicht gelesen, was David tat, als und sein Begleiter hungrig waren. 4. Ging in das Haus Gottes, nahm die Schulbrot, aß davon und gab sie auch seinen Begleitern, obwohl nur Priester sie essen durften. 5. Dann fügte hinzu, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. 6. An einem anderen Sabbat betrat Jesus die Synagoge und lehrt dort. Es befand sich ein Mann unter den Anwesenden, dessen rechte Hand gelahmt war. 7. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten in Genau, festzustellen, ob am Sabbat heilen Word, damit sie einen Grund zur Anklage in hatten. 8. Doch Jesus kannte ihre Gedanken. Er forderte den Mann mit der gelahnten Hand steh auf und tritt vor. Der Mann erhob sich und stellte sich in die Mitte. 9. Daraufhin fragte Jesus sie, stell you kein Frage, ist es am Sabbat erlaubt, Gott zu tun oder Böses zu tun? Ein Leben zu retten oder es zu zerstören. 10. Nachdem sie ringsum angesehen hat, sagt zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte sie aus, und sein Hand wurde wiederhergestellt. 11. Sie aber gerieten in groß Worten berieten miteinander, why sie gegen Jesus vorgehen konnten. 12. In jenen Tagen begab sich Jesus auf einen Berg, zu beten, und verbrach die ganz Nacht im Gebet zu Gott. 13. Als es Tag wurde, rief sein Jünger zu sich und wollte Wolf von ihnen aus, die auch Apostel nannte. 14. Dies waren Simon, dem den Namen Petrus gab, und Andreas, sein Bruder, Jacobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus. 15. Weiterhin Matthäus und Thomas, Jacobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Ephra. 16. Und Judas, der Sohn des Jacobus, soe Judas Iscariot, der Spätes am Veriter Word. 17. Danach stiego mit ihnen Herabund stellte sich auf ein Ebene Flash. Dort versammelte sich ein groß Anzahl seiner Jünger soe ein groß Menschenmenge aus ganz Juda, Jerusalem und den Küstengebieten von Tyrus und Sidon. 18. Sie waren gekommen, in zu horen und von ihren Krankheiten geheilt zu werden, auch diegenigen, die von unreinen Geisten geplagt werden, fand den Heilung. 19. All Menschen besuchten, in zu beruhren, den ein Heiland Kraft jing von ihm aus und curiert sie all. 20. Jesus blickte sein Jünger und sprach, selig seid armen, den ihr gehört das Reich Gottes. 21. Selig seid die jetzt hungert, den werdet gesättigt werden. Selig seid die jetzt weint, den werdet lachen. 22. Selig seid wenn ihr die Menschen hassen, ausstoßen, beschimpfen und ihren Namen als Böse verwerfen, des Menschensohns willen. 23. Freut you can genem tag und jubelt, den ihr ist groß im Himmel, den ihr benso haben ihr vorfahren die Propheten behandelt. 24. Doch wie her you rechen, den hat euren Trost bereits empfangen. 25. Wie her you die jetzt sat side, den werdet hungen. Wie her you die jetzt lacht, den werdet trauen und weinen. 26. Wie her juk, wenn all Menschen gut von juk reden, den ebenso haben ihr vorfahren die falschen Propheten behandelt. 27. Aber juk, die zuhort, sage ich, lit your feinde, tut guts denin, die juk hassen. 28. Segnet diegenigen, die juk verfluchen, und betet für die juk beleidigen. 29. Dm, der dich auf die Wange schlagt, beit auch die ander da, und dm. Der dir den Mantel nimmt, verweigere auch den Rock nicht. 30. Gib jedem, der dich bittet, und vor dir von dem, der dir den Eigentum nimmt, es nicht zurück. 31. Behandelt die Menschen so, wie von ihnen behandelt werden mochtet. 32. Wenn einer diegenigen lehrt, die juk lieben, welchen Dank verdienter dafür. Auch sunder lieben diegenigen, die sie lieben. 33, und wenn einer denen Guts tut, die you Guts tun, welchen Dank verdient. A dafer? Och sunder tun das elbe. 34, wenn einer denen late, von denen a ruxarling erwartet, welchen Dank verdient a dafer. Och sunder lay hen sunden, en den gleichen betrags u ruxu a halten. 35, vielmehr, lit your feinde, tut Guts und late, one auf ruxarling zu hoffen. Dan word eu along gross sein, und erwerdits on des hoxten sein, den ist gutig och zu den undankbaren und bosen. 36, side barmherzig, why eu avata barmherzig ist. 37, richtet nicht, so werdet och nicht gerichtet werden, verurteilt nicht, so werdet och nicht verurteilt werden. Sprecht frei, so werdet freid sprechen werden. 38, gebt, so werd you gegeben werden, ein Guts, festgedrucktes, gerutteltes und überfließens Maß word man you in den Schoss schatten. Den mit dem Maß, mit dem mest, word you wieder gemessen werden. 39, erzult ihnen auch ein Gleichnis, kann ein Blinder einen anderen Blinden führen. Werden nicht beide in ein Grub fallen. 40, ein junger steht nicht über seinem Meister, doch jeder, der vollkommen ausgebildet ist, word why sein Meister sein. 41, warum siehst du den Splitter im Orge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Orge nicht. 42, why kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Orge entfernen, warum du selbst den Balken in deinem eigenen Orge nicht siehst? Du Hüchler, entfern zuest den Balken aus deinem eigenen Orge, dann wirst du klar sehen, am den Splitter aus dem Orge deines Bruders zu entfernen. 43, denn es gibt keinen guten Baum, der schlecht Früchte trägt, noch einen schlechten Baum, der gut Früchte trägt. 44, jeder Baum werden seinen Früchten erkennt. Man sammelt kein Fagen von Dornbüschen und pflückt kein Trauben von Disteln. 45, ein gutter Mensch bringt Guts aus dem guten Schatz seines Herzens hervor, warum ein böser Mensch böses aus dem bösen Schatz hervorbringt. Den wovan das Herz wollist, devon spricht der Mund. 46, warum nennt mich Herr, aber tut nicht, was ich sage? 47, jeder, der zu mir kommt, mein Wort hort und danach handelt, ich will euch sagen, wem gleicht. 48, er gleicht einem Mann, der ein Haus baut, tief grub und ein Fundament auf Fels legte. Als dann ein Hochwasser kam, prallte der flaskigen Diocese Haus, konnte es aber nicht erschatten, weil es gut gebaut war. 49, wer aber hort und nicht handelt, gleicht einem Mann, der sein Haus one Fundament direkt auf die Erde baut. Als der Flass dagegen prallte, stürzte es sofort ein, und sein Einsturz war verheerend.